Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio, die Ausgabe von Freitag auf Samstag. Eine offene Telefon-Talkshow haben wir heute Nacht wieder. Und das bedeutet, das sage ich jetzt den Neueinsteigern hier bei uns, dass ihr hier ganz einfach anrufen könnt, wenn ihr reden wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer. Meine Telefonnummer 0180-5678-111, faxen könnt ihr auch. Dann wählt bitte die Nummer 0180-5678-110. Wenn ihr faxt und auch mit mir reden wollt, dann schreibt bitte auf das Fax auch eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann pfiffigerweise zurückrufen können. Es geht los mit Susi und Susi ist 15 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Susi, schönen guten Morgen. Ja, hallo. Wie geht's denn? Ach ja, ganz gut. Und warum rufst du an? Ja, also mir ist ein bisschen aufgeregt, also ich habe eine Freundin, meine beste Freundin, die Beatrice. Ja. Und die ist 16. Und also ich weiß so, seit ich 13 bin eigentlich, dass ich schon eher auf Frauen stehe. Seit 13 schon? Ja, so habe ich gemerkt, dass ich eher zu Frauen mehr hingezogen fühle als zu Männern. Du guckst eher den Mädels nach, als den Jungs. Ja. Ja. Und ja, ich habe mich eben in meine beste Freundin verliebt, jetzt vor einem Jahr. Und vor einer Woche hat sie mir gestanden, dass sie also eigentlich auch ein bisschen in mich verliebt ist. Grandios. Ja, es ist ja eigentlich ganz toll. Ja. Kann man sich ja nicht besser wünschen. Nee, aber? Ja, das Problem ist, wir haben auch miteinander geschlafen. Ja. Und jetzt verhält sie sich richtig unfair. Sie sagt jetzt zu mir, ich hätte sie dazu überredet. Und ja, ich vermute, dass sie sich jetzt sehr unsicher ist, weil sie... Ihr wird die Sache zu heiß jetzt, oder wie? Ja, vielleicht ist sie einfach zu unsicher. Vielleicht weiß sie nicht, ob sie kann sich nicht entscheiden, lesbisch oder nicht. Ich verstehe. Wie oft habt ihr miteinander geschlafen? Einmal nicht. Einmal. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, eine Woche. Eine Woche erst. Und seitdem ist die Stimmung in der Schieflage. Ja, sie redet nicht mal richtig mit mir. Sie ist komisch, sie weiß nicht. Aber das halten wir nochmal fest. Sie hat vorher zu dir auch gesagt, dass sie sich ein wenig in dich verliebt hat. Ja, und dann kam das eigentlich so da heraus. Und wie hat sich denn dieses miteinander Schlafen sich ergeben? Warst du dann mehr die Baggerin oder haben beide gleichzeitig da? Ich weiß, so wir saßen zusammen, so haben ein bisschen gequatscht und so, bei Kerzenlöchner kam das eben. Wie war's so währenddessen? Ja, ungewohnt auch. Ich fühle mich jetzt auch nicht so gut, weil ich jetzt eigentlich eindeutig gemerkt habe, dass ich eben Lesbe bin. Und vorher habe ich immer noch so gehofft, ja, vielleicht ist es ja doch nicht so. Und als ich dann in dieses Mädchen verliebt war, habe ich gedacht, naja, das ist meine beste Freundin. Also, ist es ja gar nicht so. Aber jetzt weiß ich es eindeutig. Eindeutig heißt, dass dir es schon Spaß gemacht hat. Ja. Jetzt klingt das Telefon da im Hintergrund. Ja. Ist sie das vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Okay. Musst du da jetzt rangehen oder können wir es klingeln lassen? Können wir klingeln lassen. Wir lassen es einfach mal klingeln. Susi. Das kann natürlich jetzt sein, dass ihr beide habt jetzt was miteinander erlebt und ihr seid noch beide sehr jung, dass man jetzt sehr verunsichert ist. Ich kann dir bestätigen, dass das auch Leuten passiert, die 25, 26, 27 oder 30 sind, die zum ersten Mal mit einem gleichgeschlechtlichen Partner in irgendeiner Weise sexuellen Kontakt haben. Das ist ganz normal. Das kann bei ihr natürlich auch sein, dass sie jetzt erstmal einfach auch ein Identitätsproblem hat und vielleicht auch mitbekommen hat, dass sie auch sehr, sehr in die Richtung tendiert, aber es nicht wahrhaben will, nicht akzeptieren will und daher ist sie jetzt irgendwie schlecht drauf. Ja. Frage aber nochmal an dich, dir hat es wirklich Spaß gemacht? Hast du den Eindruck, dass es ihr auch Spaß gemacht hat? Ja, sie war eben, das kann ich nicht so beurteilen, weil danach war sie sehr gedruckt. Du hast ganz klar den Eindruck, dass sie dir jetzt so vermittelt, du hast sie in diese Ecke gedrängt. Ja, das finde ich unfair, weil das eigentlich nicht stimmt. Habt ihr denn da richtig drüber geredet jetzt mal im Laufe der Woche? Nein, sie lässt sich ja nicht mehr mit dir reden. Das Telefon macht mir ganz jeck da hinten. Ja, warte Susi. Mal kurz. Niki, heb mal ab und frag, wer drin ist. Oh Gott. Wer ist dran? Weiß ich nicht. Wir machen es auch ganz kurz. Ich habe folgende Idee. Ja. Warte mal noch ein paar Tage ab. Seht ihr euch eigentlich sehr oft? Ja, in der Schule. In der Schule. Ihr seht euch eigentlich jeden Tag an der Schule. Dann würde ich aber wirklich mal forcieren, Susi, nimm sie dir mal zur Seite und sag, pass auf, wir sind so gut befreundet miteinander, lass uns doch bitte mal ganz in Ruhe reden. Ja. Und dann bitte sie auch ganz, ganz sachlich, dass sie dir die Wahrheit sagen soll. Ja. Und das ist ganz wichtig, wie das Gespräch verläuft. Es kann ja sein, dass ihr euch aussprecht, ne, kann ja sein, und dass ihr miteinander dann noch enger in Kontakt kommt. Und ich finde, was deine Person angeht, ist das gar kein Grund zur Traurigkeit. Das hört sich gerade so an. Wenn du jetzt eindeutiger noch weißt, dass du lesbisch bist, ist doch toll. Ja, nur es verunsichert einen schon, weil man eben anders ist. Klar, das ist auch gerade bei uns so, das ist eben anders und unnormal ist noch so für uns. Ja, aber wenn du mit 15, finde ich eine ganz tolle Sache, das so klar sagen kannst jetzt, ich bin lesbisch. Ja, bin ich auch froh drüber. Ja, dann zieh das auch weiter durch und ich finde das klasse. Also es gibt viele Leute, die da erst im hohen Alter drauf kommen und sich dann sehr quälend outen irgendwie. Ja, also ich bin jetzt wirklich sicher, dass ich bin. Ja, also nimm das Mädel dir zur Brust. Mach ich. Sei du froh, dass du weißt, was mit dir los ist. Ja, auf jeden Fall. Wichtige Sache. Ja. Und ich wünsche dir ein schönes lesbisches Leben. Danke. Ja. Tschüss, Susi. Okay, tschüss. Domian. Tschüss. Tschüss. Tanja, 18 Jahre. Domian. Grüße dich. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, und zwar geht es um meinen Freund. Mhm. Ich bin seit 7 Wochen mit ihm zusammen und ja, wir schlafen eigentlich nicht mehr miteinander. Also wie nicht mehr? Am Anfang habt ihr? Wie bitte? Ganz am Anfang habt ihr miteinander geschlafen. Ich habe hier noch eine Sonnenbrille, die sollte ich vielleicht mal rausnehmen. Ein bisschen blöd am Abend. Ja, haben wir. Am Anfang habt ihr miteinander geschlafen? Ja. Und jetzt nicht mehr? Warum nicht mehr? Weiß ich nicht. Also wir gucken abends zum Beispiel noch Fernsehen. Mhm. Und dann nach Domian gehen wir, also rauchen wir noch eine Zigarette. Mhm. Und dann, ja, und dann gehen wir ins Bett und dann schläft er sofort ein. Aber ihr wohnt doch nicht zusammen. Nein, also er hat eine Wohnung und ich habe auch eine Wohnung, aber ich bin im Moment bei ihm. Mhm. Hast du den Eindruck, dass generell da irgendwas zwischen euch nicht stimmt? Oder was? Nee, das glaube ich nicht, nein. Wie lange lief das denn sexuell gut? Ja, die ersten 2-3 Wochen würde ich sagen. Und seitdem ist gar nichts mehr gelaufen? Also das schon, aber nicht mehr so viel, also sehr, sehr wenig. Du würdest gerne mehr? Ja. Ja. Und wenn du ihn dann so anmachst und zärtlich zu ihm bist, wie reagiert er dann? Ja, also er lässt sich das dann auch gefallen, also und ja, aber zu mehr kommt das dann auch nicht. Mhm. Das heißt, ihr schlaft nicht miteinander dann? Ihr kuschelt so ein bisschen dann und schreibt? Nee, auch nicht immer. So. Auch das nicht mal? Nicht immer. Hast du ihn gefragt, was los ist? Nee, nicht so direkt. Ich habe nur gesagt, dass mir das aufgefallen ist und ja, und er wollte sich Mühe geben, auch mal abends länger wach zu bleiben, um auch mal mit mir zu schmusen oder so. Aber das klingt ja so, als wenn ihr 10 Jahre schon zusammen wärt. Ja. Nun besteht das Leben ja nicht nur aus Erotik und Sex. Wie ist es denn sonst so, wenn ihr miteinander zusammen seid? Ist es harmonisch? Könnt ihr viel lachen miteinander? Macht ihr viel zusammen? Ja, also wir können viel miteinander lachen. Mhm. Und ja, viel machen, das geht so. Also ich habe auch ein Kind. Mhm. Ja, also ein bisschen machen wir was mit dem Kind oder mit Freunden. Das ist aber nicht das Kind von diesem Freund. Nee, natürlich nein, nicht, wenn ihr euch jetzt die dumme Frage, wenn ihr 7 Wochen kennt. Bist du richtig verliebt in ihn? Ja, auf jeden Fall. Hast du den Eindruck, dass er in dich auch richtig verliebt ist? Oder hast du da deine Zweifel? Nee, ich glaube schon, doch. So, dann steht jetzt wirklich an, dass du mit ihm darüber sprichst. Ja. Ne, irgendwas muss ja bei ihm da im Busch, irgendwas muss im Busche sein. Ja. Ja, ich traue mich nicht so ganz. Weil du Angst hast, ihn zu verlieren? Ja, nee, nicht so direkt, sondern weil ich ihn noch nicht so lange kenne und wir auch noch nicht so lange zusammen sind. Mhm. Ja, aber trotzdem, also ich finde, wenn man erst 7 Wochen zusammen ist und nach 2-3 Wochen schon das mit der Erotik und der Sexualität nachlässt, ja, da stimmt was nicht. Ja. Das stimmt wirklich was nicht. Und dann, das kann man ja auch nett machen, du musst ja nicht Druck auf ihn ausüben. Du hast ja ein Recht, einfach mal zu fragen, was ist eigentlich los? Und magst du mich nicht? Begehrst du mich nicht? Liebst du mich nicht? Und sowas. Ja. Vielleicht hast du auch Angst vor der Wahrheit, die dann rauskommt. Ja, das kann sein. Ja. Ach, aber lieber jetzt die Wahrheit, als sich da noch monatelang hinquälen und wenn sich das dann noch mehr verspannt alles. Hm? Ja. Wie alt ist er denn? 21. Was macht er vom Beruf? Also im Moment arbeitet er nicht. Mhm. Tanja. Ja. Du musst dich mit ihm zusammensetzen, du musst es fragen. Ja. Er führt keinen Weg dran vorbei. Ja. Ja? Guck, wo ist er denn jetzt im Moment eigentlich? Jetzt im Moment ist er auch in dieser Wohnung, aber in einem anderen Raum. Mhm. Dann hast du die beste Gelegenheit, ihr seid beide noch hellwach, gleich mal ein bisschen mit ihm zu reden. Ja. Sag, ich hätte das gesagt, ihr müsst jetzt offen miteinander reden. Ja. Vielleicht löst das ja auch den Knoten und es wird dann sehr schön mit euch beiden. Ja, hoffentlich. Ich wünsche euch das von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Tanja. Achso, und ich wollte noch wegen einem Autogramm für meinen Freund fragen. Ja, dann leg auf und wir rufen dich nochmal zurück, damit wir dann deine Adresse auch erfahren. Ja, das ist nett. Okay? Okay, Tanja, tschüss. Mareike, 22. Ja. 22, ja, ja. 22, ja. Ja, Mareike, über was unterhalten wir beide uns? Ja, über Dreiecksbeziehungen. Und es geht darum, dass ich halt mit zwei Menschen zusammen wohne und mit denen auch zusammen Verhältnis habe. Zwei Menschen, sagst du so? Ja, zwei Männer? Zwei Männer, ja, genau. Zwei Männer? Ja. Sind ja auch Menschen. Ja, es sind Menschen, ja. Mit denen wohnst du zusammen? Ja. Und mit denen hast du, also eine WG ist das? Ja, ja, wir haben vor einem Jahr beschlossen, zusammenzuziehen. Das war Anfang des Jahres. Und ja, dann haben wir halt 3-4 Monate zusammengelebt. Und letzten Jahr, also das war jetzt Anfang Mai, tanz in Mai, haben wir beschlossen, mal was zusammen unternehmen. Und dort sind wir uns ein bisschen näher gekommen nach dem Abend. Ihr drei? Wir drei, ja. Ja. Und danach haben wir dann halt heftig Sex gehabt. Ihr drei? Ja. Mhm. Und darauf die Monate sind wir uns irgendwie auf den Weg gegangen, weil wir das auf den Alkohol geschoben haben. Das ist eine blöde Ausrede, ist klar. Aber wir sind uns ungefähr bis Oktober aus dem Weg gegangen. Und einer von uns hat auch noch eine Freundin gehabt. Und die ist ein bisschen misstrauisch geworden, weil der sich ein bisschen komisch verhalten hat. Und ja, dann haben die halt ihre Beziehung beendet, leider. Und du sagst leider? Ja, die waren eigentlich recht glücklich. Also wir sind uns auch ein bisschen schuldig vorgekommen danach. Ist klar. Jedenfalls haben die ihre Beziehung beendet. Und danach mussten wir uns auf jeden Fall mal ausreden. Und weil wir haben das Ganze irgendwie mal so beiseite geschoben, weil das war uns schon irgendwie peinlich, weil wir haben uns vorher ziemlich gut verstanden, waren gut befreundet und so. Wie ist der Stand der Dinge heute? Jetzt ist es alles in Ordnung. Also es war jedenfalls Oktober, September so, also September, Oktober, wo wir halt diesen Konflikt hatten, was wollen wir machen? Halt, was heißt denn alles in Ordnung? Ihr habt eine funktionierende Dreierbeziehung. Ja, jetzt momentan ja. Mit Sex, mit allem drum und dran? Ja, klar, alles aber, ist auch in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ja. Ungewöhnlich, ne? Es ist schon ungewöhnlich, weil... Ist das denn so eine Beziehung, dass die beiden Männer auf dich konzentriert sind oder lieben die beiden Männer sich auch? Also ich glaube, dass wir eigentlich nur zu dritt Sex haben. Das Problem ist eben, in der Woche sehen wir uns nicht so oft. Und am Wochenende überlegen wir, was wir zusammen machen können. Und wenn einer mal nicht Zeit hat, ich weiß nicht, was die anderen beiden machen. Ja, ich meine jetzt, verbindet die beiden denn auch eine Zärtlichkeit? Also wenn ihr klar, sonst wird das ja auch nicht funktionieren. Also wenn ihr zu dritt Sex macht, machen die Jungs auch was miteinander? Ja, klar. Nicht nur immer ein Junge mit dir? Nein. Also wir sind zu dritt beteiligt und es macht auch sehr viel Spaß und ja, also das ist immer noch sehr ungewöhnlich so etwas. Manchmal höre ich das auch hier in der Sendung oder auch schon mal sehr selten im privaten Umfeld. Es ist sehr schwierig, das zu leben, weil man das eigentlich nicht vorgelebt bekommt. Ne? Man kriegt nur die Pärchen, das Pärchentum vorgelebt. Ne? Ja. Bist du auch schon mal eifersüchtig? Nein, auf keinen Fall. Nein, also das ist halt der Vorteil, dass wir uns vorher schon gekannt haben. Eben. Also das ist alles so spontan gekommen irgendwie und es ist einfach viel besser, so wie es jetzt im Moment ist. Also dass wir zu dritt leben können, jeder ergänzt sich irgendwie. Und wie ist das, wenn einer zum Beispiel nicht da ist? Haben dann die restlichen beiden auch Sehnsucht nach dem Dritten? Es kommt drauf an, für wie lange. Also. Also jetzt Sehnsucht, ich meine, einer war jetzt mal für 2 Wochen im Urlaub oder so, das war jetzt nicht so schlimm oder so, aber ich denke mal schon, dass... Aber es fehlt dann schon was. Ja, auf jeden Fall. Und man freut sich dann, wenn der Dritte zurückkommt. Ja, dann ist erst die Einheit, dann ist alles komplett. Ja, klar. Ja, finde ich toll, finde ich eine sehr spannende Sache. Na, das Problem ist eben, weswegen ich jetzt angerufen habe, wenn wir halt zu dritt unterwegs sind, sei es am Wochenende, also es ist halt meistens am Wochenende, weil wir in der Woche eben sehr viel irgendwie unternehmen, auch mit anderen Leuten zusammen. Wenn wir in Diskotheken sind zum Beispiel und zu dritt da sind und dass die Gesellschaft heutzutage überhaupt nicht darauf eingehen kann und das einfach nicht akzeptieren kann. Also wir wurden schon von einigen Leuten blöd angemacht und ich glaube, dass man euch wahrscheinlich auch verarscht, ne? Oder das gar nicht ernst nimmt. Ja, klar. Und also ihr tretet draußen in der Öffentlichkeit auch als Dreierpaar ja, auf, da haben wir auch ne? kein Problem mit. Nur das Problem ist auch, okay, wir sind jetzt 22, die anderen beiden sind 24. Mhm. Wir haben es bis jetzt noch nicht der Familie gesagt. Also die sind so 55, so um den Dreh, unsere Eltern. Und muss ja auch noch nicht so sein. Die sind noch ein bisschen konservativ so in der Richtung. Und deswegen denke ich nicht, dass es angebracht wäre, wenn wir jetzt damit ankommen, weil es auch noch sehr frisch ist. Ja, eben, das muss auch noch nicht so. Lebt ihr in einer größeren Stadt? Nein, das ist was heißt groß? Also wir sind ja in der Nähe von Bochum, Dortmund, wir haben viele Möglichkeiten. Na ja, gut, aber immerhin im Ruhrgebiet. Das ist ja schon eine große, letztendlich sind da große Städte. Ja. Es ist nicht Provinz und es ist nicht auf dem Land. Ich kann euch nur ermutigen, das weiterzumachen. Ich finde es wunderbar und wenn die Leute da blöd quatschen, lasst sie quatschen. Mhm. Nehmt euch in den Arm, küsst euch vor allen und zieht eure Sache durch. Mhm. Ich finde es klasse. Und mit den Eltern, das muss man denen ja noch nicht aufs Butterbrot schmieren. Mhm. Das könnte man in 2 Jahren machen, wenn es dann noch hält. Ich habe noch eine Frage und zwar... wie ist das eigentlich? Kann man zu dritt heiraten irgendwo in irgendeinem Land oder so? Weil, okay, das wird vielleicht... Also in dieser Konstellation, 2 Männer, 1 Frau, ob man das irgendwo auf der Welt kann, bin ich sehr überfragt im Moment. Mhm. Ich bin aber auch der Auffassung, dass ihr euch darüber nur noch keine Gedanken machen solltet, nach der relativ kurzen Zeit. Mhm. Lebt nein, es? Nein, das Problem... Also wir kennen uns ja schon recht lange. Na gut, aber... Trotzdem, lebt es erstmal noch weiter sehr intensiv aus und in ein paar Jahren werden wir da mal eine große Recherche anstellen, wo wir euch am besten verheiraten könnten. Hm. Okay. Darf ich eben noch einen davon weiterreichen eben? Wie, ist einer von den Jungs da? Wir sind ja alle komplett, wir sind alle drei. Sagst also, du mir erst jetzt, gib mir mal einen von den Jungs. Ja, wer möchte von euch? Markus. Markus. Hallo Domian. Markus, das finde ich ja eine ganz spannende Sache, was ich da gerade gehört habe. Ja... Ja, es ist auch so auch das erste Mal, dass wir darüber auch auch das Risiko eingehen, dass das auch vielleicht jemand mitbekommt, der es noch nicht weiß. Könnte sein, ja. Aber so in eurem näheren Umfeld kriegen die Leute das doch mit, ne? Ja. Also die ganz nahen Freunde. Die ganz Freunde auf jeden Fall. Nehmen die das denn eigentlich so hin? Ist das okay? Doch, also bisher haben wir noch nichts Negatives gehört, so kam eigentlich schon ganz gut. Du fühlst dich rundherum wohl? Und also im Augenblick ist es echt super. Ja, also und du bist verliebt in Mareike? Ja. Und du bist verliebt in, wie heißt der andere? In Jan. In Jan. Also nicht direkt in Jan verliebt, sondern, ja, das kann man so schlecht sagen. Es ist einfach so, wenn wir eben zu dritt zusammen sind, dann funktioniert das eben total gut. Also verliebt eher in Mareike. Mhm. Aber du, das habe ich gerade Mareike auch schon gefragt, also körperlich verschwimmt das alles miteinander. Also du fasst den Jan auch an oder... Du bist auch zärtlich zu ihm und... Ja, doch. Doch, also wenn wir dann auch zu dritt zusammen sind, dann spielt das auch keine Rolle mehr. Ja. Tolle Sache, ich finde das klasse, Markus. Also, aber heiraten müsst ihr nur noch nicht. Nein, das ist auch erstmal so ein Gedanke, falls es wirklich noch wirklich gut klappen sollte. Ich meine, nächstes Jahr beginnt ein neues Jahrtausend und unserer Meinung nach sollte sowas schon vielleicht auch dann toleriert werden und auch... irgendwie auch möglich sein, dass auch Paare zu dritt heiraten können. Mhm. Also ich bin ja schon erstmal froh, wenn die Schwulen und Lesben heiraten dürfen. Dann wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Ja, überhaupt, allgemein. Natürlich. Und mit der Toleranz, die müsst ihr euch einfach schaffen, indem ihr das macht. Das ist die beste Methode. Ja. Ihr seid, wie ihr seid und tragt es raus in die Welt und dann ist es so. Domian, ich wollte dir nochmal sagen, dass deine Sendung echt toll ist und dass wir uns, dass wir auch regelmäßig gemeinsam zuhören. Das freut mich. Sehr oft deiner Meinung sind. Klasse. Und du grüßt den Jan herzlich von mir. Ja, mach ich. Und ich wünsche euch dreien alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Danke. Tschüss. Wieder 2 Menschen sind jetzt dran. Norbert, 26 und Sandra, 24. Guten Morgen. Wir fangen mit Norbert an. Genau. Hi. Hi. Um was geht's? Ich hatte letztes Jahr schon mal bei dir angerufen. Ja. Und das war die Sache, wo ich mit meinem Freund ein Porno geguckt habe. Ich weiß. Ja? Ja, du hast mit deinem Freund ein Porno geguckt und dann, du bist eigentlich ein heterosexueller Mann. Genau. Du hast mit deinem Freund ein Porno geguckt und dann habt ihr beiden Jungs euch doch miteinander sexuell vergnügt. Ganz genau. Und es hat euch eigentlich auch ganz gut gefallen. Genau. Ne, so war's. Genau. Mhm, ja. Da hast du uns den Vorschlag gemacht, dass wir das doch mal öfters machen sollen. Das Missgeschick im ersten Moment unseren Frauen weichen sollten. Ja. So, und das haben wir getan. Ja. Und daraus ist ein absolut hammergeiler Vierer geworden. Nur einmal, oder? Bis jetzt nur einmal, ja. Nur einmal? Ja. Mhm. Nun liegt das ja schon eine Weile zurück, als wir beide miteinander geredet haben. Ja, ist schon lange her. Und wann wart ihr zu viert zusammen? Aber auch ungefähr vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Mhm. Und du fandst es hammergeil, sagst du? Hammergeil. Wir alle vier fanden es hammergeil. Also, aber wir haben uns dann auch gesagt, so, wenn wir jetzt, was weiß ich, jede Woche oder alle 2 Wochen machen, dann verliert das irgendwann mal so und der Kick ist am Weg, gell? Aber ihr seid entschlossen, das durchaus ab und zu machen. Ja. Und da kann man sich auch drauf freuen, wenn das was Besonderes ist. Genau. Ja. Und war das so, dass der Sex, den du da mit deinem Kumpel, mit deinem Freund alleine hattest, dass das so ein bisschen die Barriere auch aufgebrochen hat jetzt für den Vierer? Ja, absolut. Ja. Absolut, weil die Frauen haben eigentlich nie damit gerechnet, dass sowas überhaupt immer mal zustande gekommen wäre. Jetzt ist deine Frau dabei, ne, die Sandra. Ja. Gibst du mir mal eben? Jo, Moment. Ja. Morgen. Sandra, was ich alles wieder erfahre hier, was ihr so treibt, draußen, vor den Bildschirmen. Im Lande. Als der Norbert dir das gebeichtet hat, dass er mit seinem Freund da was gemacht hat, wie war deine erste Reaktion? Ein doofes Gesicht. Ein doofes Gesicht? Ja. Warst du eifersüchtig ein bisschen? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich denke mal ein bisschen. So würde es doch schon gewesen sein. Ja. Und wie kam dann diese Idee? Wie hat sich das entwickelt, dass ihr zu viert dann mal zusammen? Ein bisschen Alkohol. Aber nur ein bisschen. Ja. Und wer hat das dann dem anderen Pärchen vorgeschlagen? Du oder Norbert? Gar nicht, das kam dann so rubbelidupp nach dem Gespräch halt. Wir hatten das Gespräch zu viert, ja. Ach, ihr hattet das zu viert? Ja. Ach so. Wir wollten das nicht alleine sagen. Und dann die beiden Jungs, dann haben die das euch beiden Mädels gestanden? Genau, die haben schön gekocht. Und ihr beiden Frauen seid aus allen Wolken gefallen, als die das erzählt haben? Ja, wir haben uns erstmal doof angeguckt. Ja. Und, da wussten wir nicht, was wir sagen sollten, ja, und dann... Aber fand das eigentlich doch ganz korrekt. Da haben wir Frauen uns natürlich auch selber unterhalten und fanden es ganz nett. Aber auch sehr mutig von den Männern, ne? Dass die das dann euch gleich gesagt haben. Die hätten das ja unter den Tisch kehren können oder hätten es alleine weitermachen können. Eben. Ja. Und das schätze ich an meinem Mann, sage ich jetzt mal. Weil irgendwie, er kann mir nichts, verheimlichen. Er kann dich nicht belügen. Das ist ja eine tolle Sache, die beste Voraussetzung für eine gute Beziehung. Jo. Und wenn jetzt noch sowas Tolles daraus erwachsen ist, ein toller Spaß, ist doch wunderbar. Ihr seid also richtig befreundet, ihr Pärchen miteinander, ne? Ja. Und jetzt erzähl mal, wie es dann zu dem Vierer gekommen ist. Ja. Die Umstände. Wir hatten erst ein bisschen Alkohol getrunken, schön gegessen zusammen, weil wir machen so ab und zu mal am Wochenende, machen wir halt so ein, kochen wir vier alle zusammen und dann tun wir schön Wein dazu trinken oder Sekt oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hatten wir Strip-Poker. Und dann, ein bisschen aufgelockert waren wir durch den Alkohol. Klar. Und da war der Schritt nicht mehr so weit. Also einer muss ja den ersten Schritt gemacht haben, ne? Oder das gesagt haben. Das fing jetzt so eigentlich gar nicht an. Unter den Pärchen fing das so an. Ah ja. Ja, und dann... hat man auch mal das andere Pärchen angefasst und gestreichelt und so. Ja, erstmal wir Frauen haben uns dann erstmal ein bisschen gestreichelt. Ja, dann die Jungs auch wieder... Nee, die Jungs erstmal gar nicht, haben erstmal getastet, was die Frauen dazu sagen, so ungefähr. Ja. Ja, aber wir Frauen haben gar nichts dazu gesagt, wir haben dann halt schön wir weitergemacht, wir zwei, miteinander. Und war das auch deine erste lesbische Erfahrung? Nee, du bist da schon hart gesotten. Ja, früher mal. Ah ja. Ja, also, und dann ging es dann richtig zur Sache mit euch Vieren. Ja. Mit viel Spaß und ohne schlechten Gefühl hinterher. Ja. Und du bist auch der Auffassung wie Norbert, dass man das nur nicht jede Woche machen sollte, aber wenn es sich denn mal ergibt, dann auf jeden Fall. Genau. Tolle Sache. Ja, würde ich auch so. Ja, wünsche ich viel Vergnügen. Gut, alles. Und du bist mit den Norbert kurz nochmal. Ja, tschüss, Sandra. Ja, tschüss. Hallo. Ich bin sehr begeistert von euch. Super, ne? Ja, super. Dein Kumpel ist auch zufrieden? Der ist vollkommen zufrieden. Also jetzt passiert es, wenn es passiert, immer zu viert, nicht mehr mit euch, oder kann das auch nochmal sein, dass es mit euch beiden alleine passiert? Zwischen den zwei Frauen ist es ja auch schon mittlerweile. Ach, das ist zwischendurch schon mal passiert? Ja. Ja, dann habt ihr beiden Jungs auch das Recht dazu. Genau. Ne? Also es ist alles offen und alle wissen Bescheid, das ist das Schöne, ne? Eben, man braucht keine Geheimnisse von dem anderen zu haben. Genau, und kein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist optimal. Ja. Also ich beglückwünsche euch zu dieser Lösung, finde ich klasse. Super, ne? Wenn ihr viel Spaß habt, das ist das Wichtigste und ihr seid ehrlich zueinander. Eben. Norbert, alles Gute und schönen Gruß an das andere Pärchen. Alles klar, machen wir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Caroline, 23. Hallo Domian. Ja, meine Liebe. Mein Thema, das sind die Vorurteile der Massenmedien gegenüber der Gothic-Szene. Und zwar jetzt, nachdem dieser Amoklauf der Jungs in den USA passiert ist. Ja. da habe ich jetzt die ganzen Berichte verfolgt. Mhm. Man schreibt ja so, dass Sie dieser Szene eben angehört haben. Ja, das ist auch okay, das ist zu akzeptieren. Nur was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass das Verhalten auf alle anderen dieser Szene übertragen wird. Jetzt erklär doch mal für dich, was für dich Gothic bedeutet, Gothic-Szene. Ja, das ist eigentlich im Prinzip eine internationale Subkultur. Das ist einfach, es macht ein Gefühl aus, es ist ein Musikstil, ein Kleidungsstil. Was macht denn das Hauptgefühl dieser Kultur aus? Was besagt dieses Gefühl? Ja, das geht auch natürlich auch viel ins Mystische und wenn wir so mit Freunden zusammen sind, dann wird auch viel nachgedacht und erzählt und das ist einfach die Akzeptanz des der Gedanken der anderen und der Träume und der Wünsche. Was ja völlig harmlos ist letztendlich. Ja, selbstverständlich. Nun ist bei diesem schlimmen Unglück in Denver auch immer wieder die Rede von rechtsradikalen Gedankengut, von Hitlerverehrung und so weiter. Wie ist es denn da bei euch? Ja, ganz genau, das macht mich ja so ärgerlich. Denn es gibt natürlich auch Leute mit rechtem Gedankengut in der Szene, aber ich sag mal so, die Szene kann man einfach nicht festlegen. Es gibt da jede Art von Politik und jede Art von Religion. Christen, Satanisten, Atheisten, da findet man einfach alles wie in der gesamten Gesellschaft auch. Fasse ich es richtig zusammen, wenn man sagt, dass die Hauptgemeinsamkeit in einem mystischen Lebensgefühl besteht, kann man das sagen? Das könnte man sicherlich sagen, jedenfalls bei dem Teil, der das nicht nur aus Provokation und aus Mode betreibt. Gibt es denn in deinen Kreisen, wo du verkehrst, auch Leute mit sehr rechtem Gedankengut? Nein. Wenn die da auftauchen würden, wie geht ihr oder wie würdest du denn mit denen umgehen? Die beschädigen dann jetzt endlich auch den Ruf deiner Szene, die du als relativ harmlos jetzt darstellst. Ja, es ist eigentlich so, dass wir über die Anschauung allgemein mit allen Leuten reden, also wer darüber reden will. Und es muss ja nicht akzeptiert werden, aber deshalb gehen wir da nicht hin und verprügeln irgendjemanden. Also du bist eine ganz harmlose Frau? Ja. Die niemandem etwas Böses will? Nein, die ganz sagt, sicher nicht. Die sagt jeder so, wie er es gerne möchte. Und wir haben mit radikalem Gedankengut und mit Gewalt und mit Brutalität schon überhaupt gar nichts zu tun. Nein, das sieht man auch schon daran, dass wir zweimal im Jahr, jetzt schon seit mehreren Jahren, internationale Treffen haben hier in Deutschland. Da sind bis zu 20.000 Leute zum Teil. Wie beschreibt man die Leute von außen? Wie sehen die aus, äußerlich? Ja, die laufen natürlich hauptsächlich in Schwarz rum, tragen auch Lack und Netzstrümpfe, auftopierte Haare und geschminkt und also schwarz geschminkt und genauso wie die auch in Amerika beschrieben worden. Gibt es nicht so ein Treffen auch hier in Köln einmal im Jahr? Ja, das ist an der Domplatte. An der Domplatte, genau. Das ist eigentlich, ist das nur in ganz kleinem Rahmen. Zur gleichen Zeit findet ein viel größeres Treffen in Leipzig statt. Ah ja. Und da hat es noch nie Ärger gegeben. Und hier in Köln auch nicht, soweit ich weiß. Ja, und ich weiß auch, dass da wirklich auch Leute aus Amerika, Australien und auch aus den Ostländern, da kommen alle hin. Und ich sehe auch immer, dass da alle ganz unterschiedlich von ihren Vorstellungen sind. Also wenn wir die kennenlernen und darüber reden. Und da gibt es aber nicht diese Provokation, da wird darüber geredet und es wird akzeptiert, was die anderen denken. Caroline, beschreib dich doch mal uns. Wir können dich ja nicht sehen. Wie siehst du aus, wenn du so richtig nach außen, nach draußen gehst? Ja, ich habe also bist du gestylt? Ich habe auch eigentlich hohe Stiefel an, ganz oft natürlich. Netzstrumpfhose und Minirock und irgendein enges oder weites Oberteil, aber ich trage auch eigentlich hauptsächlich Hosen mit Schnürung oder mit Reißverschlüssen verziert. Wie sind die Frisur? Das ist ganz unterschiedlich. Die wechsle ich so häufig, dass selbst gute Freunde mich auch nicht mehr wieder erkennen. Und bist du da auch weiß geschminkt? Viele sind ja auch ganz weiß geschminkt, ne? Ja, also nicht mit irgendwie Creme, aber ich bin halt von Natur aus ein sehr heller Typ und das wird dann höchstens noch ein bisschen übergepudert. Okay, also du wolltest sagen, und damit hast du auch wirklich recht, dass alle Leute, die dieser Subkultur, sag ich mal, angehören, nun weiß gar keine Brutalitäten, brutalen Menschen sind und Nazis und so etwas, dass man die da finden kann, wie man sie in allen Gesellschaftsschichten finden kann, ist dann auch klar, ne? Ja, und was mir noch ganz wichtig war, es wird immer gesagt, sie schmücken sich mit Hitler-Symbolen. Die Szene durch diesen Hang zur Mystik werden auch Runen getragen, weil das halt das Germanentum und der germanische Kult ist. Und da besteht auch sehr viel Interesse dran. Und jeder, der eine Rune sieht, denkt sofort an Hitler. Aber wir können auch wirklich nicht dazu, dass er nun mal diese Symbole missbraucht hat. Also das ist genauso, also man sagt, nicht jeder, der einen Schäferhund hat, ist ein Nazi, nur weil Hitler auch einen Schäferhund hat. Ganz genau. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich meine, die Richtung, so möchtest du das ausdrücken. Ne? Ja, und dann haben die auch tatsächlich im ARD, im Brennpunkt, haben die gesagt, dass Cure und Rammstein neonazistisches Gedankengut in ihren Texten haben. Und ich glaube, das weiß jeder von uns, dass das lächerlich ist. Halte ich auch für übertrieben, ehrlich gesagt. Vielleicht wissen die politischen Journalisten gar nicht so richtig Bescheid in der Musikszene, kann ja sein. Meine Liebe, du hast etwas klargestellt, das ist auch okay. Und wir werden euch, wenn wir euch schwarz angezogenen sehen, auf der Straße nicht als Nazis beschimpfen. Gesehen hast du mich übrigens auch schon, weil ich dir mal Bilder gefaxt habe, wo du behauptet hast, ich hätte Dessous an, das stimmt überhaupt nicht. Ah, also, dann bitte ich um Entschuldigung. Ja, ich habe da auch einen Text zu geschrieben, den hat man dir wohl nicht reingereicht. Das kann sein. Du hast wohl nur die Bilder gekriegt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Nein, ist okay. Und Caroline, ich soll dich noch von meinen Kolleginnen grüßen. Danke, ich grüße zurück. Ja. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 25 Sekunden. Pause machen wir jetzt. Uhr, 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr mich anrufen, mit welchem oder zu welchem Thema auch immer. 0180-567-8111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180-567-8110. Und bevor wir weitermachen, möchte ich euch eine ganz kleine Domian-Postecke präsentieren. Gestern hatten wir das Thema heimliche Vorlieben und ein anonymer Mensch hat mir gefaxt. Er schreibt, lieber Domian, ich stehe darauf, dass meine Freundin in einen Eimer pinkelt und ihre Strumpfhose darin einweicht. Nachdem diese trocken ist, möchte ich, dass sie diese anzieht. Ist das normal? Fragt der Faxschreiber. Antwort von Domian, nein, das ist nicht normal. Dann ein Brief von Thomas aus Laufen und er schreibt, hallo Jürgen, hallo Domian, Redaktion. Ihr sucht Nacktfotos eurer Fans. Kein Problem, hier sind meine. Nach den zahlreichen Aktfotos von Frauen trudeln jetzt auch so allmählich die Nacktfotos und Aktfotos von Männern ein. Jetzt sitzen wieder die Radiohörer zappelig vor dem Gerät und ärgern sich, dass sie das nicht sehen können. So sieht unser, wie hieß er nochmal, Thomas, ne? Ich muss mal gucken, ich glaube Thomas. Unser Stammzuschauer Thomas aus, einmal so. Ja, ne? Ja. Und einmal so. Kess mit einem Plüschtier zwischen den Schenkeln, sodass wir das Schönste an ihm gar nicht sehen können. Nun denn, wir freuen uns trotzdem darüber. Dann etwas Ernstes. Marion aus Aschaffenburg schreibt, ich finde, dass du Gregor Gysi sehr unrecht tust. Du hast ihn kritisiert und beschimpft wegen seiner Reise zu Milosevic. Er meint es doch nur gut. Nein, liebe Marion, ich bin der Auffassung, er meint es nicht nur gut. Es ist meiner Auffassung nach total verlogen, was er macht. Eine Partei, die er repräsentiert, die jahrzehntelang Menschen an der innerdeutschen Grenze hat abschießen lassen, besitzt meiner Auffassung nach überhaupt keine moralische Autorität. Das zu dem Thema. Und etwas von, wie heißt er? Heiner. Heiner aus Bad Grund. Er schreibt: Hallo Domian, in deiner Sendung Übersinnliche Phänomene, Donnerstag, 15. April, hast du uns, das Publikum, aufgefordert, ein Experiment mit dir zu machen. Das ist richtig und ich fordere euch immer noch auf. Bisher ist es ja nicht gelungen. Während deiner Sendung ist das sehr schwierig. Also habe ich mir gedacht, probier's mal bei Nacht. In der Nacht nach dieser Sendung dann habe ich versucht, deinen Namen zu rufen. Immer und immer wieder. Ich habe versucht, dich zu necken und zu nerven. Jetzt ist mir klar, warum ich in dieser, genau in dieser besagten Nacht überhaupt nicht habe einschlafen können. Irgendwo hörte ich immer meinen Namen. So im Zimmer und in der Ferne. So, noch was. Genau, hier war nämlich noch was. Ein Brief von zwei Mädels. Hallo Domian, mir und meiner Freundin Ria, schreibt Ronny, ist uns aufgefallen, dass so viele Leute Dominan, das stimmt wirklich, Dominan sagen und trotz deiner nicht seltenen Korrekturen es immer und immer wieder passiert und die Leute nichts dazu lernen. Und diese beiden Süßen, nämlich Ria und Ronny, haben mir jetzt ein T-Shirt geschickt. Sehr schön. Das kann ich euch Fernsehzuschauern zeigen. Den Radiohörern sage ich das. Und da steht drauf, ich heiße nicht Dominan. Ich soll dieses T-Shirt immer tragen, das werde ich mal nicht tun. Ich zeige es nochmal hier. Schöne Idee und ich freue mich sehr darüber und bedanke mich. Trage es sicher ab und an mal, vielleicht auf der Straße oder als Schlafkleid. Ich schlafe ja im Winter immer mit T-Shirt, nur mit T-Shirt. So, Ende der Postecke. Nein, ich will euch noch was sagen. Ich habe euch gestern erzählt von einer großen Spendenaktion von 1Live für die Flüchtlinge im Kosovo. Ich werde euch gleich in der nächsten halben Stunde nochmal die Kontonummer sagen. Also wenn ihr daran mitwirken wollt, da mitmachen wollt, dann könnt ihr die aufschreiben. Der Clou dieser ganzen Sache besteht darin, wir hier in der Redaktion haben eine riesengroße Autogrammwand. Ein Riesending, wirklich wahnsinnig groß. Und da haben sich zahlreiche nationale und internationale Stars verewigt. Und unter den zehn Spendern mit den höchsten Spenden wird diese große Autogrammwand verlost. Also eine ideale Sache vielleicht für eine Schule, eine Diskothek oder einen Sportverein, ein Gemeindezentrum, was auch immer. Die Nummer, die Kontonummer sage ich euch gleich. Es geht weiter mit, jetzt komme ich ins Stottern. Snezana, oder so? Genau, Snezana. Snezana. Jawohl. Das klingt aber rassig. Das klingt rassig, ist auch serbisch rassig. Aha, ja. Das ist ein schöner Name. Ja, über was unterhalten wir uns? Bitte? Über was unterhalten wir uns? Über den Krieg in Jugoslawien. Ja. Beziehungsweise auch in Kosovo. Welche Auffassung bist du? Was denkst du dazu? Ja, ich denke bestimmt das Gegenteil von dir. Ich ahne schon, ja, wenn du sagst, dass du Serbin bist. Ja, weil ich dich auch und deine Kommentare dazu höre. Mhm. Und du kannst, mittlerweile vor 4 Wochen habe ich dich schon mal angerufen, wo der Krieg angefangen hatte. Mhm. Und da wollte ich darüber mit dir reden, aber ich kam nie durch. Mhm. Und jetzt bin ich zum Glück durchgekommen. Ja. Du bist auch so geprägt von den Medien, so wie die ganze Nation und ganz Deutschland. Weil da kommt nur gegen Milosevic und gegen Serben. Da kommt absolut... Nein, nicht gegen Serben. Gegen den Diktator. Jeder Serbe ist auch ein Teil von Milosevic. Jeder Das ist aber schlimm. Das ist sehr schlimm. Nicht jeder Deutsche war auch ein Teil von Hitler. Ne? Da müssen wir gleich unter. Das ist kein, aber jetzt kommt der das Teil ist kein Krieg. Das ist ja, kein natürlich. Krieg gegen das serbische Volk. Das sagt man in den Medien. Aber jeder Serbe fühlt sich angegriffen durch die NATO, durch die Amerikaner, durch den Clinton. Das ist schlimm genug. Dass es eine so große Identifikation mit Milosevic gibt, das werfe ich ja auch noch den Deutschen vor. Sogar, dass sie in der Endphase des Zweiten Weltkrieges sich noch viel zu sehr mit Hitler identifiziert haben. Ja, aber die ganzen Erinnerungen, die werden wieder wach durch diesen Krieg jetzt. Wir haben ja keinen Krieg erzählt bekommen. Man hat uns angegriffen und Jugoslawien und Milosevic... Aber meine Liebe, was hat dieser Mann schon für ein Unheil angerichtet? Hast du das gesehen? du hast glaubst nur gehört. Glaubst du denn diesen vielen Flüchtlingen nicht? Glaubst du die Toten nicht, die man glaubst sieht? Glaubst du, die flüchten von Milosevic oder von den Bomben, was die NATO und Amis abwerfen? Ja, was für eine dumme Frage. Ja, wann haben die angefangen zu flüchten? Natürlich vorher schon. Natürlich vorher schon. Deshalb ist es doch überhaupt alles erst in Gang gekommen. Ja, schon. Dieser Mann, dieser Diktator, mordet seit Jahren. Nein, das ist nicht wahr. Ja, natürlich. Ja, da werden die Albaner, wo in Belgrad direkt wohnen. Ich verstehe nicht, wie man als aufgeklärter westeuropäischer Mensch, das bist du ja, einem Diktator so das Wort reden kann. Das ist er nicht. Nein, was ist er denn sonst? Glaubst du dem verlogenen Clinton mehr und die ganze Welt glaubt Lügen ihm mehr? Denn die Bilder, die wir allabendlich sehen, die wir seit Jahren sehen... Ja, die pickt ihr euch raus. Warum zeigt die NATO die Satellitenbilder euch nicht? Und lügen die Bilder von all den geschundenen Menschen? Lügen all die Flüchtlinge, die davon erzählen, dass Schwangere bei lebendigem Leibe aufgeschnitten werden, dass man die Babys grillt? Lügen diese Menschen alle? Das ist ein ungeheurer Zynismus, überhaupt so etwas in die Welt zu setzen. Ja, das wird so in die Welt gesetzt, aber das ist nicht so. Dass du das in die Welt setzt und das abstreiten willst. Das ist genauso, wie man immer und immer wieder gesagt hat, Hitler hat keine Juden ermordet. Über Hitler möchte ich ja gar nicht reden. Ich bin über Kosovo nach Griechenland gefahren, da musste ich um mein Leben bangen und das gehört zu Jugoslawien. Wo gehörten Albaner hin? Die leben bei uns mit 26 Nationen in Jugoslawien. Ich bin in Deutschland und 1 Million Serben leben in Deutschland. Ich kann ja auch nicht kommen und die Serben sagen, ja, jetzt nehmen wir geschwind Baden-Württemberg weg, weil wir jetzt 1 Million Leute da sind. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass es systematisch im ausgehenden 20. Jahrhundert eine Ausrottung passiert, dass ein ganzes Volk, das Hunderttausende... Ja, von den Serben. Ja, natürlich von den Serben. Ja, wer will sonst die Serben denn ausrotten, die NATO? Die Serben werden, die Serben vertreiben... Oh Gott, was reden wir denn hier? Aber warum flüchten dann die ganzen Albaner nach Serbien? Es sind ja nicht nur die nach Albanien und Mazedonien flüchten, es kommen ja auch massenweise Albaner nach Serbien und flüchten dahin. Wenn sie wissen, dass sie da erschossen werden, warum kommen sie dann zu uns? Also ich weiß von keinem Albaner, der nach Serbien flüchtet. Das weiß und ich aber. Ja, woher weißt du das denn? Ja, woher weiß ich das? Ich bin Jugoslawin, ich bin 2-mal im Jahr im Urlaub unten. Ja, halte ich für völligen Blödsinn. Keine seriöse internationale Organisation macht eine solche Aussage. Ich zitiere mal Ruprecht, weil es nicht stimmt. Warum gehen Sie nicht nach Albanien und fragen Sie die Leute, wo da unten leben? Die möchten keine NATO und keinen Krieg. Die möchten mehr Ruhe haben und weiterhin da unten leben. Also ich kriege nur mit in Interviews, dass die Menschen dankbar sind. Ja eben, durch diese Lass mir bitte ausreden. Geprägt. Ja gut, also wenn du sagst, dass wir leben in freien Demokratien, da gibt es kein Staatsfernsehen. Warum sagt die NATO, sie hilft den Albanern und sie beschießt sie in Konvois mit... Sag mal auf, warum sagst du, all ihr, die ihr für diesen Schlechter redet, warum gibt es nicht ein einziges kritisches Wort darüber, was er macht, über seine Politik? Warum nicht? Das werfe ich dem Gysi ja ganz genau vor. Warum nicht? Ich hätte besser den Gysi gewählt wie den Schröder. Das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Ich bin eingebürgert worden vor 1 Jahr. Das war keine Antwort auf meine Frage. Ja, wieso stellst du diesen Mann, der nachweislich... Wir sind froh, dass wir den haben, weil ein anderer Politiker, ein anderer Präsident hätte Kosovo schon längst verkauft, dass der Ami sich da breit machen kann. Ein Amerikaner also, Mir kommt es hoch, wie man so nationalistisch drauf sein kann. Ich kann es nicht verstehen. Kein Grund dieser Welt berechtigt einen Politiker, Menschen abzuschlachten, das tut er doch. Was kriegen wir? Das wird hochgeschossen in den Medien. Das tut er nicht. Er hat ja die ganze Zeit. Also dann wiederhole ich mich jetzt nochmal. A, hat er sie nicht aufgerufen, da zu bleiben. Vor den Angriffen wurde massenweise vertrieben. B, die Hunderttausende lügen alle, ja? Die kommen und von den Gräueltaten der Serben erzählen. Ja, lügen die alle? Lügt, du musst ja auch die Chinesen anhören und die Russen anhören, was die dazu sagen. Die sagen nämlich das Gleiche. Mich interessieren nicht die Chinesen und die Russen, mich interessieren die Menschen. Die Menschen, die vor Ort leiden, die Menschen, die wir alltäglich in den Nachrichten sehen. Mich interessieren auch Berichte von Kap an der Mur zum Beispiel, von einer hochseriösen Organisation, die dieses Elend vergleicht mit der Massenvertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg als 13 Millionen Deutsche aus den Oststaaten, aus den östlichen... Ja, ich kann dir das jetzt nicht beweisen mit der Vertreibung, ob ja oder nicht. Aber warum hat sich kein Schwein drum gekümmert, wo eine wie sie waren, fast 1 Million aus Kroatien und aus Bosnien, Serben, ethnisch gesäubert sind und nach Serbien zurückgeschickt worden. Da waren die Kroaten in Serbien geschützt worden von unseren Präsidenten, von den verrufenen Milosevic. Da hat sich kein Mensch drum gekümmert, warum, dass die ihr Hab und Gut verlassen mussten und ihre Frauen und Kinder schnappen mussten und nach Serbien. Also mir bleibt es, mir bleibt wirklich die Spucke im Halse stecken. Wie man so undifferenziert sein kann. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Das ist das gleiche Verhalten, wie die Nazis sich Hitler gegenüber verhalten haben. Dieses werfe ich dir jetzt in diesem Falle auch vor. Du unterstützt einen Menschenschlechter. Ein Mensch, der für hunderttausendfachen Mord und Elend verantwortlich ist. Sag mir mal, warum ein Deutscher da unten seine Knochen lässt und wenn es noch schlimmer wird und Bodentruppen einmarschieren. Weil ich sehr froh bin, dass die internationale Gemeinschaft es nicht zulässt, dass vor den Toren Europas genau mit fast, also wir sind ja, das ist ja Europa, so eklatant gegen die Menschenrechte verstoßen wird. Ich bin darüber froh, obwohl ich ein Kriegsdienstverweigerer bin und ich es ganz schlimm finde, dass ja, das Krieg ist. Ja, da hast du was gemeinsam hat. Mit dem Clinton, der ist auch einer. Ja, aber es gibt sicher Situationen, wir müssen lernen, dass es Situationen gibt, wo man nicht anders sich verhalten kann. Und ich habe hohen Respekt vor Schröder und vor Fischer, die sicher nicht sehr leichtfertig in diese Situation gegangen sind. Ich möchte jetzt mal noch jemanden dazu schalten. Ja. Wie machen wir das, Regie? Und zwar heißt die Anruferin Shehide. Ja. Du bist Albanerin? Hallo? Ich höre nichts. Kannst mit wem? Shehide, hörst du mich? Jetzt, Regie, soll ich die Leitung achtdrücken? Hallo? Ja, hallo Domian, guten ja. Abend. Die Snitjana haben wir auch noch dran. Hallo? Ja. Ja, jetzt haben wir sie alle da. Also, jetzt habe ich eine Dame am Telefon, 37 Jahre alt, die heißt Shehide, stimmt das? Ja. Jetzt habe ich auf meinem Bildschirm gelesen, dass du Albanerin bist. Ja, ich bin eine Albanierin. Hast du unsere Diskussion gerade mitbekommen? Ich bin erschreckend. Dann hast du die Möglichkeit, jetzt direkt was zu Shehide zu sagen. Ja, lieber Gott, was soll ich hier sagen? Es ist sehr, sehr schwer. Also mich hat es sehr erschrocken, dass sie eigentlich so kalt und so wirklich diese Unterstützung eigentlich, wo halt wirklich bei so vielen Menschen so viel Schaden zugefügt wird, da bleibt mir einfach das ganze Verständnis irgendwo weg. Also ich bin einfach sprachlos. Ja. Meine ganze Familie befindet sich in Serbentruppe in Kosovo, 10 Kilometer außerhalb Pristina. Ich habe Kontakt jeweils fast einmal in der Woche bisher gehabt und es passieren grauenvolle Taten, die tatsächlich eben keine vorstellen kann, nur sagt nur ja gerade, der Kontakt hat. Nur sagst du ja gerade, ich habe so Schwierigkeiten mit den Namen, unsere Anruferin, die serbische Anruferin, dass das nicht stimmt, dass das nicht wahr ist. Wie der serbische Anrufer? Nein, sie sagte gerade, dass das nicht stimmt, dass das alles nicht wahr ist. Also ich habe Kontakt mit meiner Familie. Ja, also ich will diese Diskussion auch gar nicht zulassen, dass das nicht wahr ist. Also natürlich ist es wahr. Ich sage Ihnen, es sind jetzt insgesamt, ich habe sogar mit Auswärtigen Amt Kontakt und versuche deutlich zu machen, wo sich Menschen befinden, eventuell auch der NATO wirklich mal, nur die sind informiert. Es sind über 200.000 Menschen festgehalten von den Serben. Sie sind leider nur in Gegensätze Richtung, nicht an die Grenze, sondern sie sind vertrieben schon von ersten Tag vom Krieg an, sind von zu Hause eigentlich schon weggetrieben. Sie haben das Befehl, innerhalb einer Stunde das Haus zu verlassen. Sie haben es auch getan, aber dann bitte nur geradeaus, nicht links, nicht rechts, so dass jeder die Verwandte also aus den Augen verliert. Und dann verstehe ich die Frau eigentlich nicht, dass die vielleicht nur von Deutschland aus zweimal im Jahr dorthin gegangen ist, um so zu beurteilen, also das kann ich einfach irgendwo nicht begreifen. Ja. Snitjana, möchtest du etwas dazu erwidern? Ja, was soll ich da erwidern? Das ist klar, dass die Leute sagen, ja, so und so viele Flüchtlinge. Meinst du, den Serben geht es weniger, also besser in Serbien? Es wird ganz Jugoslawien bombardiert und Kosovo am allermeisten. Und wo ist dann bitte die Hilfe für die Albaner in Kosovo, wo da leben, wenn denen alles in Schutt und Asche bombardiert wird? Wo ist dann die Hilfe? Wie sollen die Albaner zurückkommen, wenn alles kaputt... Ich glaube, dir geht es gar nicht um die Albaner, so wie ich das gerade gehört habe. Dir sind die Albaner scheißegal. Wieso sind die Albaner mir scheißegal? Weil im Moment all die Serben letztendlich so drauf sind, die auf der Seite von Milosevic sind. Ja, für wen sollten sie sein? Für den Clinton? Sie sollen für Frieden sein. Sie ja, sollen für Vernunft für sein. Wir haben mit den Albanern so viele Jahre miteinander gut in Frieden gelebt. Die Serbien, die wollen nur die UCK bekämpfen und sonst keinen. Das sind in denen ihre Auge Terroristen, wo sich da erhalten durch Drogengelder, durch Geldwäsche, durch Kriminalität. Und nur die sind die möchte der Milosevic weghaben und sonst keinen. Also keinen normalen Bürger, keinen normalen Albaner. Nicht einen einzigen. Da sind auch Türken und Moslems und alle anderen 26 Nationen leben. Da soll man die Nerven behalten. Also es ist unglaublich, wie man wirklich penetrant die Unwahrheit in die Welt hinaus besorgen kann und wir wirklich alltäglich dieses Heer von armen, armen, geschundenen Menschen sehen und das soll alles nicht wahr sein. Also, wir beenden mal das Gespräch. Ich glaube, da kommen wir sowieso überhaupt nicht zueinander. Nein, ich wollte mich mal dazu äußern, ja. Weil immer nur wir die Buhmänner sind. Meine Kinder haben in der Schule Probleme. Die eine ist... Aber ihr seid ja auch selbst schuld. Warum solidarisiert ihr euch denn so sehr mit diesem Diktator? Warum erlauben die Lehrer an der Schule und die mischen noch mit und die Kinder, die serbischen Kinder zu beschimpfen, ihr scheiß Serben? Nein, das werden die Lehrer wohl nicht tun. Ich hoffe, dass das die Lehrer nicht tun. Wenn das die Lehrer tun, so sind sie natürlich auch zu kritisieren. Ja, damit wird ein 12-jähriges Kind nicht fertig. Aber das 12-jährige Kind sollte vielleicht auch etwas differenzierter erzogen werden von dir. Okay, jetzt belassen wir das die ganze... Ich verabschiede mich von den beiden Anruferinnen und mache jetzt bei... Ja, okay, wir machen so weiter. Okay, tschüss zusammen. Jetzt ist der Carsten dran. Hallo Carsten. Hallo Domian. Ja, 16 Jahre bist du alt. Genau. Ja. Mein Thema ist, dass ich mich bei meinem Lebensretter bedanken möchte. Bei deinem Lebensretter? Genau. Was ist denn passiert? Am 16.04. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr bin ich in einem Berliner Stadtforst in ein Wehr gefallen. Also in ein Wehr ist so eine Art Kanal, ne? Ja, eine Kanalabsperrung. Ja. Und ich hatte mich mit einem Freund zum Angeln verabredet, der kam später. Und wie man nun so ist, man wirft Stöckchen rein, Steinchen rein, will mal ein bisschen gucken. Und als ich mich dann auf den Boden gelegt habe, um runter zu gucken, bin ich irgendwie reingerutscht. Mhm. Und dann lag ich drin, so ungefähr 5 Minuten, hab gekämpft ohne Ende. Mhm. Und das Wasser war tierisch kalt. Ja. Und dann kam, Gott sei Dank, ein Mann mit einer Frau, Freundin, Frau, keine Ahnung, an. Und der Mann ist ohne zu überlegen reingesprungen. Hat mich da rausbekommen. Die Frau hat in dem Moment den Rettungswagen gerufen, so dass der Rettungswagen mich dann sofort ins Krankenhaus bringen konnte. Mhm. Die haben mich 3 Tage noch behalten, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe leider weder Namen noch Adresse noch irgendwas von diesen Menschen. Und da wollte ich ihm vielleicht einfach nur auf diesem Weg sagen, dass ich ihm unendlich dankbar bin. Ja. Und dass ich, ich weiß nicht. Ich danke ihm einfach nur. Er ist dann danach, nachdem du in dem Rettungswagen warst, ist er aber weggegangen, nach Hause gegangen. Ja, er ist weitergelaufen, nach Hause gegangen, keine Ahnung. Mhm. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Was wäre passiert, wenn dieser Mann nicht da reingesprungen wäre? Ich wäre ertrunken. Du wärst ertrunken? Ja. Kannst du nicht schwimmen? Ich kann schwimmen, nur bei einer Wassertemperatur von ungefähr, sagen wir mal 9 Grad, 8, 9 Grad, im fließenden Gewässer, beziehungsweise am Wehr war still und sprudel, hat man nicht sehr lange Überlebenschancen. Mhm. Ich meine, voll angezogen mit Anorak. Aber der Mann war ja auch noch voll angezogen dann, ne? Ja, aber wirklich, der ist ohne zu überlegen reingesprungen und ich weiß es nicht, wie er es geschafft. Vielleicht hört er uns ja zu. Hoffentlich. Vielleicht. Hoffentlich. Wir haben viele Zuhörer in Berlin, insofern könnte es sein. Schön, dass du hast keine irgendwelche Schäden, gar nichts, das ist alles in Ordnung. Du bist fit wie ein Turnschuh wieder. Fit wie ein Turnschuh. Und machst einen Riesenbogen hoffentlich demnächst um diese Gegend da. Garantiert. Schön, dass du lebst. Schön, dass du einen Lebensretter hattest. Ja, das finde ich auch. Und hoffen wir, dass er zugehört hat. Ja, hoffe ich. Tschüss, Carsten. Okay, tschüss. Jetzt will ich euch mal eben nochmal die Telefonnummer, Kontonummer sagen von unserer Hilfsaktion 1 Live hilft den Flüchtlingen, die es ja angeblich nicht gibt. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass jemand sowas sagt. Das ist West-LB Köln, Kontonummer 5 mal die 6 und dann eine 9. 5 mal die 6 und dann eine 9. 1 Live Sonderkonto bei der West-LB Köln. Kontonummer 5 mal die 6 und dann die 9. Kennwort 1 live hilft. Markus, 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Hi. Also im Vergleich zu den Albanern ist also mein Problem wirklich gering. Also ich habe halt das Problem, dass ich halt vor knapp 6 Monaten, ich war also gut betrunken, in der Kneipe, also wie das am Wochenende halt manchmal so ist, war ich halt in der Kneipe und habe halt eine meiner Lehrerinnen getroffen. Ja. Und ich muss dazu sagen, das ist auch meine Lieblingslehrerin. Ich kann die auch voll gut leiden. Mhm. Alter? Und, ja, die ist so Anfang 30. Mhm. Genaues Alter weiß ich jetzt auch nicht. Und, also sie sieht auch nicht schlecht aus und so. Ja. Und ja, dann kam halt eins zum anderen. Wir waren beide gut angetrunken und sind dann halt in der Kiste gelandet. An dem gleichen Abend noch? An dem gleichen Abend noch. Mhm. Also, und jetzt ist halt vor ein paar Monaten ist halt rausgekommen, dass die schwanger ist. Und jetzt besteht halt der ziemlich große Verdacht, dass das Kind von mir ist. Habt ihr denn danach weiter Kontakt gehabt? Oder? Ja, nicht lange. Das war halt noch so ein knapper Monat. Ich meine, die Frau, die riskiert ja irgendwo auch ihren Job. Und wie, ja. Ja, natürlich. Ich kann auch verstehen, dass die da also dann auch nicht groß das weiter fortführen will. Nur ich habe halt jetzt da totale Gewissensbisse irgendwo. Mhm. Wie hast du das erfahren, dass sie schwanger ist? Ja, die ist halt immer eben in der Schule und die wird halt immer dicker. Und dann haben halt einige gesagt, guck mal, die Frau, die ist bestimmt schwanger und dann, ach nein. Mhm. Weißt du denn etwas über ihr Privatleben? Hat sie einen Freund? Oder ist ja, die hat einen Freund und das ist auch das Problem. Also die will jetzt halt ihrem Freund mehr oder weniger das Kind unterjubeln. Also sie sagt, das Kind müsste von mir sein. Moment, das heißt, ihr habt darüber geredet, ihr beiden? Wir haben darüber geredet. Und sie meint auch, dass das Kind von dir ist? Sie meinte auch. Sie meinte, sie würde mit ihrem Freund immer verhüten, also kondommäßig. Mhm, aber mit dir hat sie nicht verhütet. Mit mir hat sie nicht verhütet. Na also toll. Sie waren gut betrunken und ich meine, es war scheiße, aber das kommt halt immer wieder mal vor. Dieses sollte aber immer mal wieder nicht vorkommen. Nee, ist klar. Sage ich mal jetzt nochmal so. Im nüchternen Kopf, da denkt man auch daran, mir passiert sowas nie. Und dann ist man halt an dem Abend mehr als gut betrunken. Mhm. Ist keine Entschuldigung, aber nur ist es passiert. Nee, keine Entschuldigung. Ja. Jetzt will sie, sagt sie, das ist aber auch alles sehr seltsam, sie will das Kind ihrem Freund unterjubeln. Ja, so kann man das sagen. Das hat sie aber nicht so gesagt. Das ist das deine Worte? Nein, das ist mein Redenswort. Also sie hat gesagt, dass sie ihrem Freund gesagt hat, dass sie halt von ihm, also so unfallmäßig, ungewollt. Aber sie ist... Sie ist der festen Überzeugung, das Kind ihrem Freund unterzuüben. Was empfindest du denn jetzt dabei? Das ja, könnte, also, die Wahrscheinlichkeit... Ich meine, wenn ich in der Schule sehe, dass wir halt mit ihrem... Ich meine, ich habe die ja regelmäßig einmal die Woche im Unterricht und sehe halt dann eben diesen Bauch und habe dann... Ich meine, ich bin ja dann überhaupt nicht unbeteiligt dran und kriege dann halt die totalen Gewissensbisse. Mhm. Also, finde ich eine ganz unangenehme Geschichte. Ich finde auch... Auf jeden Fall. Ne, ich finde auch ihr Verhalten nicht in Ordnung. Wenn sie so sicher ist, dass du der Vater bist... Dann letztendlich muss sie auch zu dieser Tat, die da vorgefallen ist, zu diesem Ereignis, zu diesem Vorkommnis stehen. Ja, damit hätte ich weniger Probleme. Also ich könnte damit gut leben. Du könntest damit leben? Ja gut, meine Eltern, die wären mit Sicherheit alles andere als begeistert davon. Ja. Die wissen auch nichts irgendwie. Ja. Aber sie will natürlich jetzt... sie will natürlich alles riskieren. Alles hinbiegen, ne? Ihrem Freund gegenüber, was ihren Beruf angeht. Ja, klar. Wie willst du da weiter vorgehen? Ja gut, sie ist jetzt ab nächsten Monat ist sie jetzt in Mutterschaft. Und mir fällt gerade ein, ich weiß überhaupt nicht, wie das rechtlich geregelt ist. Dein Fall zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, wenn du sagst, das ist mein Kind, ich weiß nicht, ob du ein Recht darauf hast, da einen Vaterschaftstest machen zu lassen, ob sie das machen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann nur der Freund, also wenn er sagt, das Kind ist nicht von mir, aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, das ist mein... Also gibt es ja nur eine Person, die davon weiß, das ist halt mein bester Freund Jakob. Der ist auch rein zufällig heute hier. Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu dieser Frau? Trefft ihr euch denn dennoch ab und zu mal und redet? Naja, also sie redet nur noch als Lehrerin mit mir im Unterricht. Pass mal auf, Markus, es ist eine sehr diffizile Geschichte. Ich möchte dich jetzt, weil die Sendung zu Ende geht, nicht einfach so entlassen. Ich möchte, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, klar. Das ist die Elke Donalski. Elke, ruf dich gleich zurück, leg mal auf und sie wird dich gleich anklingeln. Okay? Ja, okay. Tschüss, Markus. Alles klar, tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern. Bei Gerald Baas, vielen Dank. Bei Wolfram Spukowski, vielen Dank. Roland Lohr, vielen Dank. Und so weiter. Hans-Jürgen Wilder, Axel Rockländer, Jan Hölz, Marc Sommer, Britta Giese und Elke Donalski. Mir hat die Woche mit euch Spaß gemacht. und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder sehen, wieder hören. Es geht los in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen dann wieder mit einer offenen Talk-Radio-Sendung. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich, wie gesagt, auf Montag. Bis dahin.